Zwei große Buben, die spielen mit Kreuzer. Ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld hat er in der Hand drin, spielt mit und ist gleich in der Hand. So hat es mit dem Buben begonnen. Und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist auch nix gescheit's worden aus mir. Anna hat immer das Bummer. Anna muss immer verlieren. Ich hab mein Leben lang das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Spiel, ein Wein, ich war dabei. Hab Karten gespielt mit ein paar Freunden, am Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Geld, mein Gut hab ich verloren, mein Glück ist fort mir über Nacht. Anna hat immer das Bummer. Anna muss immer verlieren. Ich hab mein Leben lang das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben, der eine schafft, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, dann ist es meistens schon zu spät. Denn ist man erst vom Glück verlassen, dann sucht man auch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben, und auf einmal ist man grau und alt. Anna hat immer das Bummer. Anna muss immer verlieren. Ich hab mein Leben lang das Bummer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin.